Gut, es soll in unserem Gespräch um die Expressionismusdebatte gehen, einen Streit über Literatur, über Realismus, über ein marxistisches Verständnis von Realismus, einen Streit, der zwischen 1936 und 1938 in der Zeitschrift Das Wort und auch in der Neuen Weltbühne geführt wurde. Und wir wollen uns in dieser Realismusdiskussion mit einer bestimmten Position auseinandersetzen, und zwar mit der von Georg Lukács. Zwie, du hast dich mit Georg Lukács auseinandergesetzt. Vielleicht kannst du am Anfang erst mal sagen, was für dich das Wichtige an den Schriften ist von Georg Lukács, und warum sich deines Erachtens lohnt, sich heute immer noch mit Georg Lukács auseinanderzusetzen. Das Werk von Georg Lukács ist äußerst anspruchsvoll auf dem Terrain des historischen Materialismus angesiedelt und besitzt auch einen sehr tiefen und breiten vormarxistischen Unterbau, weil Lukács ja sich erst durch das, fast möchte man sagen, Erweckungserlebnis der sogenannten Oktoberrevolution zum Marxismus hinwandte. Und nun ist aber zugleich, wenn ich sage Marxismus, das Bemerkenswerte bei Lukács, dass er weit über die geschlossene Weltanschauung des Marxismus, also des Ismus, das gar nicht im Sinne von Marx war, der sich ja nicht als Marxist begriff, hinausragt, indem Lukács zwar sich an Hegel misst und so auch eine besondere marxistische Ästhetik anstrebt, die er auch tatsächlich im ersten, im allgemeinen Teil, nicht im historischen Teil, den er noch erstellen wollte, dann aber nicht mehr schaffte, 1963 in einen, ja, in die Form eines dicken Buches gebracht hat, die Eigenart des Ästhetischen. Und das ist die einzige mir bekannte systematische Ästhetik, die auf der Höhe von Hegel und Marx versucht, Hegels Ästhetik sozusagen im 20. Jahrhundert zu erreichen, aber als materialistische. In dieser Tiefe und Breite, ich sage es nochmal, die für Lukács Theoriebildung kennzeichnend sind, denke ich bis heute einzigartig. Ich glaube, dass es sicherlich dickbändige DDR- oder Sowjetästhetiken gab, die aber alle weit hinter Lukács, ich habe so ein paar Lehrbücher auch der Ästhetik und der Kunst und so weiter in der Hand gehabt, die alle weit hinter Lukács zurückfallen und ihn eher, wenn sie Anleihen bei ihm machen, verwässern. Und das ist allein schon bemerkenswert, wenn man zum Beispiel sucht nach einer ja, systematischen und zugleich die Geschlossenheit der Hegelschen Ästhetik öffnenden ästhetischen Theorie oder philosophischen Ästhetik, etwa bei Adorno in dem als unlesbares Buch bis heute noch weitgehend geltenden ästhetischen Theorie von Adorno. Da ist also Lukács ein Maßstab. Adorno hat sich meines Erachtens in seiner ästhetischen Theorie nicht explizit auf Lukács bezogen, sondern immer nur implizit. Aber gerade das macht es sehr spannend, diese beiden Versuche abzugleichen, eine materialistische Ästhetik in systematischer Form zu geben. Das, was ich sagte eben, die Öffnung hängt mit Lukács' Totalitätsbegriff zusammen, der für ihn tragend ist, schon in Geschichte und Klassenbewusstsein, dieser, könnte man sagen, theoretischen Gründungsakte des sogenannten westlichen Marxismus und damit auch der kritischen Theorie, sowohl in der Ausformung des Instituts für Sozialforschung, Horkheimer, Adorno, andere, als auch in der kritischen Theorie der Situationisten später, des Situationistischen Internationale, namentlich der Spektakeltheorie, die sich als kritische Theorie im materialistischen Sinne versteht, und in vielen Exponenten der kritischen Theorie dazwischen. Ich nenne jetzt nur Krakauer, ich nenne Walter Benjamin und es gibt noch viele, die heute immer noch verschüttet sind, etwa Max Raphael. In diesem ganzen Spektrum ist das Buch Geschichte und Klassenbewusstsein prägend geblieben. Und bis heute ein Stein auch des Anstoßes, weil es sich selbst kritisiert hat später, weil Lukács sich selbst kritisiert hat als eine Überhegelung, das ein Überhegeln des Überhegeln Hegels in Geschichte und Klassenbewusstsein, gleichwohl aber den Totalitätsanspruch so tragend materialistisch begründet hat, dass er eigentlich unanfechtbar scheint, fast schon wie eine Immunisierungsschleife, die von ihm ausgeht, weil er nämlich sowohl das Ganze als das Wahre und als das Unwahre zu analysieren strebt, als auch, das Ganze als ein nicht geschlossenes, als eine, wie Lukács sagt, eine intensiv und extensiv unendliche, unabgeschlossene Totalität. Und von diesem Theorieanspruch aus, den er damals gesetzt hat für historischen Materialismus, kann er in einer sehr, sehr großen Tiefenschärfe auf Marx zurückgehen. Das ist die zweite uns anregende Devise des Lukács'schen Werkes, das Zurück zu Marx, das je länger Lukács arbeitet und auch seine vorigen Arbeiten kritisiert hat, umso schärfer von ihm selbst postuliert wurde, das Zurück zu Marx, eine Renaissance der marxischen Theoriebildung, die ja vor allem in den in der zweiten Hälfte der 50er, also nach dem Ungarnaufstand, eine Niederschlagung der ungarischen Räterevolution 1956 und dann in den 60er Jahren bis zu seinem Tod etwa 1970 postuliert hat, eine Renaissance des Marxismus sei nötig und das sei eine kollektive Anstrengung und die müsse tatsächlich die Tiefenschärfe wiedergewinnen der marxischen Kritik der politischen Ökonomie, nicht als eine Spezialwissenschaft von Ökonomie, das auch, sondern als das Erfassen und das Analysieren und das Explizieren des struktiven Zentrums der modernen Totalität. Und insofern ist auch wiederum für Lukács von dieser Tiefenschärfe her die Wert- und Warenform, den fetischistischen Zusammenhang der modernen Weltgesellschaft als Ausgangspunkt für jede Analyse, auch in der Literatur und Kunst zu nehmen. Das ist ein derartiger scharfer und durchdringender Analyseansatz für alle Gebiete dieser Sphären und dieser Komplexe, wie Lukács später sagt, der gesellschaftlichen Totalität, der Moderne. Das ist unweigerlich. Mag Lukács auch dann alle möglichen Vorlieben fürs 19. Jahrhundert haben, geschmacklich, eine hochmoderne Theoriebildung ist, die nämlich die fertige, moderne Weltmarktgesellschaft, wie Marx sagte, den fertig hergestellten Weltmarkt zum konkreten Ausgangspunkt der Analyse nimmt und nicht irgendwelche Maßstäbe, die aus der Vergangenheit herangetragen werden als Kritik, also keinen romantischen Antikapitalismus. Da an diesem Maßstab muss Lukács selbst und will Lukács selbst gemessen werden. An diesem Maßstab hat er sich streng bis zur Geißelung manchmal oder Selbstverachtung auch immer gemessen, so nach der Devise, was kümmert mich das, was ich gestern oder vorgestern geschrieben habe, ich gehe von dem aus, was ich jetzt an Einsichten gewonnen habe, aber ich bin jemand, Debord hätte gesagt, der sich nicht korrigiert wiederum, das heißt, der sich in den Grundvoraussetzungen organisch entwickelt, nämlich den Umsturz einer Gesellschaft anstrebt mit seiner Theoriebildung, welche das menschliche Wesen als Gattungswesen, wie es sich entwickelt hat im Weltmarkt, knechtet, verachtet, zerstückelt und gemessen an dem, was es bisher in der Geschichte hervorgebracht, produziert, aufgebaut hat, gerade kulturell, künstlerisch, herabwürdigt. Und eine solche Totalität der Welt galt es für Lukács, das hat er auch offen ganz zuletzt immer wieder betont, umzustürzen, umzuwerfen, im marxischen Sinne von Einleitung in die Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie. So viel vielleicht erstmal zu der Faszination, die Lukács auf mich persönlich und auf viele Leute, die sich mit Kunst und Literatur historisch-materialistisch zu beschäftigen versuchen, ausübt. Ist ein erratischer Block im 20. Jahrhundert und ich halte Lukács für einen der bedeutendsten Denker des wissenschaftlichen, nicht utopischen, sondern des wissenschaftlich-kommunistischen Anschluss, des wissenschaftlichen Kommunismus im 20. Jahrhundert nach Marx. Du hast das jetzt schon erwähnt, dass ein zentraler Begriff bei Lukács die Totalität ist. Das ist auch ein Begriff, an dem sich eine Diskussion in der Expressionismusdebatte entzündet. Also es ging um die Frage, wie sich Wirklichkeit im Kapitalismus im Bewusstsein der Menschen herstellt und wie sich aber auch unabhängig vom Bewusstsein der Menschen konstituiert. An dieser Frage und vor allem wie mit diesen Problemen der Literatur umzugehen ist, haben sich meines Erachtens in der Expressionismusdebatte ja die schärfsten Widersprüche aufgetan. Um das deutlich zu machen, würde ich gerne einen Kritiker von Lukács zu Wort kommen lassen, nämlich Ernst Bloch. Der hat in seinem Beitrag Diskussionen um Realismus geschrieben. Ich will das kurz vorlesen. Lukács setzt überall eine geschlossen zusammenhängende Wirklichkeit voraus. Dazu eine, in der zwar der subjektive Faktor des Idealismus keinen Platz hat, dafür aber die ununterbrochene Totalität, die in den idealistischen Systemen und auch in denen der klassischen deutschen Philosophie am besten gediehen ist. Ob das Realität ist, steht zur Frage. Wenn sie es ist, dann sind allerdings die expressionistischen Zerbrechungs- und Interpolationsversuche, ebenso die neuen Intermittierungs- und Montageversuche, leeres Spiel. Aber vielleicht ist Lukas' Realität, die des unendlich vermittelten Totalitätszusammenhangs, gar nicht so. Objektiv, vielleicht enthält Lukas' Realitätsbegriff selber noch klassisch systemhafte Züge, vielleicht ist die echte Wirklichkeit auch Unterbrechung. Weil Lukas einen objektivistisch geschlossenen Realitätsbegriff hat, darum wendet er sich, bei Gelegenheit des Expressionismus gegen jeden künstlerischen Versuch, ein Weltbild zu zerfällen, auch wenn das Weltbild das des Kapitalismus ist. Darum sieht er in einer Kunst, die Zersetzungen des Oberflächenzusammenhangs auswertet und Neues in den Hohlräumen zu entdecken versucht, selbst nur subjektivistische Zersetzung, darum setzt er das Experiment des Zerfällens mit dem Zustand des Verfalls gleich. Also es geht darum, wie sich Totalität herstellt, als real gebrochene, fragmentierte Wirklichkeit, oder als ein in sich geschlossener Zusammenhang, wie das Bloch Lukas unterstellt. Außerdem gibt es um die Frage, welche Rolle die Subjektivität bei der Reflexion der Totalität in der Literatur spielen darf. Warum kommen jetzt Bloch und Lukas, die ja in Bezug auf den Totalitätsbegriff beide in Verdinglichungs- und Entfremdungstheorie haben, zu so unterschiedlichen Ergebnissen? Was denkst du, was vielleicht Lukas auf die Vorwürfe von Bloch erwidert hätte? Also Lukas hat auch, soweit ich das überblicke, wiederholt seinem langjährigen Freund Bloch, die haben ja als Simmel-Schüler und soviel ich weiß auch zumindest Lukas Max Weber Schüler, gerade in jener Zeit, also ehemalige Simmel-Schüler, die ihre Lehrer dann mit wehenden Fahnen auf die Seite des Chauvinismus, des deutschen imperialistischen Kapitalismus übergehen sahen und enttäuscht von diesen Lehrern waren, haben sie ihre Wende an die Seite der russischen Revolution beide vollzogen, haben sich dabei auch kennengelernt und zusammengeschlossen und haben sehr eng, so um 1920 und Anfang der 20er Jahre herum, auch diskutiert. Die haben sehr viel mehr gemeinsam, als man so im Nachhinein ihnen vielleicht zuschreiben mag. Gerade den Begriff und die Formulierung der Totalität der bürgerlichen Gesellschaft haben beide gemeinsam, weil auch beide sehr stark von Hegel her an die Analyse herantreten. Und Bloch ist in meinen Augen einer der besten Hegel-Kenner, durch und durch von Hegel geprägt, der das Experimentum Mundi, also eine ontologische, also ein alle Seinsarten, gerade auch des organischen, anorganischen Seins, also Natur, Seins, das dann übergeht in gesellschaftliches Sein und Bewusstseinsformen, stets im Auge behält und sehr verpflichtet ist dem identischen Subjekt-Objekt. Habermas hat mal eine sehr geglückte Formel als Überschrift für eine Bloch-Charakterisierung gefunden, nämlich ein marxistischer Schelling. Sei Bloch mehr oder weniger, da hat er was getroffen, sicherlich ausnahmsweise, der Habermas, weil dieses identische Subjekt-Objekt Naturwesen Mensch, Körperwesen Mensch, Triebwesen Mensch und die Natur selbst, von der die Menschengattung stets unlösbar bleibt, deren Teil sie bleibt, aus der sich aber zugleich heraushebt und zum gesellschaftlichen Bewusstseinswesen wird, da hat Bloch gerade im Geistigen, gerade im Bewusstsein und gerade im revolutionären Bewusstsein die naturhafte Triebkraft sehr stark akzentuiert. Aber er hat das so stark akzentuiert, würde Lukas nun sicherlich immer wieder zeigen wollen. Er hat es ja auch in seiner Auseinandersetzung mit Blochs Ontologie des Noch-Nichtseins in den 60er Jahren, dann auch durch sein großes Projekt einer Ontologie des gesellschaftlichen Seins, nicht nur implizit, sondern am Schluss auch im Entfremdungskapitel, auch explizit versucht, nochmal endgültig zu widerlegen und auszuhebeln, was Bloch an etwa in der Zeitvorstellung an Subjektivismus in dieses identische Subjekt-Objekt der Totalität von Natur und Mensch und objektivem, materiellen Prozessieren und subjektiven Prozessieren hineintragen würde, nämlich eine zu starke Überbetonung des Identischen, wo dann allzu viel subjektiviert würde. in dieser Ontologie des Noch-Nicht-Seins, nämlich gerade der Traum, die Sehnsucht, alle diese romantischen Motive, von der Romantik erfassten Motive eines eher romantischen Antikapitalismus, die würden von Bloch eben in einer Überdehnung und Subjektivierung gerade auch der Zeit, man denke an Blochs unwissenschaftlichen, wie Lukács einfach sagt, Ausdruck der Ungleichzeitigkeit, der eine subjektive Gemengelage von, wir würden heute sagen, etwa mentalitätshistorischen Bewusstseinszuständen verschiedener Teile der Bevölkerung oder verschiedener Bevölkerungen im Weltmaßstab sehr gut beschreiben und erfassen kann. Aber objektiv gibt es keine Ungleichzeitigkeit. Es gibt nur die homogene Zeit, in der dann, Marx würde sagen, eine Ungleichmäßigkeit von Bewusstseinszuständen und von Aktionsformen sich entfalten kann. Also in solchen Fragen haben die beiden immer wie siamesische Zwillinge fast die objektive und subjektive Dialektik zu fassen versucht, wobei Lukács gerade auf das Nicht-Identische in diesem identischen Subjekt-Objekt Wert legt. Das identische Subjekt-Objekt, diese alte Figur des deutschen Idealismus, gerade bei Hegel kulminieren zu einem ganzen logizistischen, aber letzten Endes auch mystischen System, die wird von Marx, so Lukács, und das versucht Lukács vor allem geltend zu machen im 20. Jahrhundert, wird die in der Tat zerfällt und das Nicht-Identische zwischen Objektivem und Subjektivem, ganz holzschnittartig gesprochen. Das wird von Abfeuerbach und Marx betont und der Akzent in dem historischen Materialismus auf das Objektive gelegt, sodass ganz streng Lukács nun immer schaut, wie die Bewusstseinsformen und ihre ästhetischen, kulturellen Objektivationen, also letzten Endes auch Werke, Werktotalitäten, die objektive Realität, das ist in der Moderne die des mehr oder weniger fertigen und widersprüchlich krisenhaft produzierenden gesellschaftlichen Gesamtarbeiters und des Weltmarkts in seiner Krisenhaftigkeit, Katastrophenhaftigkeit, wie das sich in der subjektiven Bewusstseinslage letzten Endes auch in Werktotalitäten, also in einer in der Tat als Werktotalität geschlossenen, in einem homogenen Medium, also etwa in Medium von Literatur, von bildender Kunst, von Musik, von Architektur, von Gartenkunst und so weiter. Lukács hat das alles systematisch dann in seiner Ästhetik 63 behandelt, aber auch schon vorher in einer Totalität wie etwa dem historischen Roman, was er in den 30er Jahren aus ganz bestimmten Gründen während dieser expressionistischen Debatte erforscht hat. Der historische Roman als moderne bürgerliche Form, die Geschichtstotalität in einer Werktotalität darzustellen und das in der Moderne sozusagen scharf zu machen für ein revolutionäres Bewusstsein. Das ist für Lukács der Akzent auf das Nicht-Identische von Objektivem und Subjektivem, damit das Subjektive auch rückgeführt und erklärt werden kann. Und für Bloch ist es das Identische, ist der Akzent auf dem Identischen von Welt und Bewusstsein, Fühlen und Träumen. Insofern kann dann die Ontologie des Noch-Nicht-Seins, so nennt Bloch das ja auch selbst, doch in das immer wieder abgleiten, oder es kann zumindest so gelesen leicht werden von naiven Lesern, was mal boshaft von dem phänomenologischen Kritiker und Philosophen Günther Anders als eine Hofferei, als die Blochsche Hofferei bezeichnet worden ist. Und Lukács hat immer betont, dass er auf keinen Fall in ein utopisches Denken verfallen möchte. Das nun allerdings Bloch von Anfang an von seinem großen Buch Der Geist der Utopie prägt. Und wenn man Der Geist der Utopie sich durchblättert auch nur, sieht jeder sofort, wie expressionistisch die Ausdrucksform dieser Werktotalität, dieser philosophischen Werktotalität, denn es hat eine ästhetisch-künstlerische Form im Ausdruck, die von der philosophischen Prosa Blochs nie abzulösen ist, wie expressionistisch das war. Und da wäre der Unterschied sicherlich der, dass Bloch den Ausdruck der Totalität, diese expressivistische Darstellung der Totalität in seiner Prosa, was ich denke für den Expressionismus als Kunstströme und Kunstimpuls ganz wesentlich ist, auf die Unmittelbarkeit hin zuspitzt. Es soll von Bloch in jeder sprachlichen, schon im Anfang seiner Bücher, die immer ganz, ganz prägnant den Bewusstseinszustand, Gefühlszustand, die Stimmungslage und Befindlichkeit, fast schon könnte man sagen, von einer Art lyrischen Ich, ja, also fast schon in lyrischer Kürze und Prägnanz oftmals diese Bücher anfangen, darstellen möchte, wie die unmittelbare Erfahrung des Subjekts ist. Und Lukács holt lang historisch aus, in langen, umständlichen Schlangensätzen führt er heran an die geschichtliche Genese, das heißt das historisch-genetische, die historisch-genetische Methode seiner Gesellschaftsontologie dann auch nennt, um von da aus, also vom anderen Ende, vom geschichtlichen Ende, an die unmittelbaren Erfahrungen des Subjekts, auch gerade wie es dargestellt wird, etwa in Romanen, heranzuführen und es von daher sozusagen induktiv zu erklären. Und das bedeutet aber, dass der Vorwurf von Bloch zugleich ungerecht als auch treffend ist. Lukács Realitätsbegriff ist nicht objektivistisch geschlossen. Denn Lukács versucht streng hegelisch jede Unmittelbarkeit als eine vermittelte Unmittelbarkeit zu zeigen, aufzuweisen. Das ist wiederum sehr treffend, wenn Bloch formuliert, dass der Totalitätszusammenhang ein unendlich vermittelter ist bei Lukács. Und das ist, glaube ich, der ganze Unterschied, ob der Expressionismus und auch Bloch weitgehend zunächst bei der Unmittelbarkeit ansetzen und aber vielleicht in dieser Unmittelbarkeit stecken bleiben oder in den Unmittelbarkeiten, die sie beschreiben, die sie ausdrücken, sozusagen phänomenologisch, auch von Sinne sehr stark geprägt, phänomenologisch, in kleinen Zuständen der Erfahrung des Erlebten, le vécu auf Französisch, das auch immer das auf Französisch heißt le vécu, das individuell Erlebte im Alltag, unmittelbar Erlebte, das heißt aber auch das historisch Wahre, le vécu. Und das kann phänomenologisch auch kurzatmig bleiben, während Lukács von Anfang an immer versucht, die Vermittlungen zu zeigen und deswegen sehr weit ausholt und sehr umständlich schreibt. Das ist aber nicht eine geschlossene, wie Bloch hier nun behauptet, ein geschlossener, objektivistisch geschlossener Realitätsbegriff, sondern wir haben schon wiederholt darauf hingewiesen, gerade die intensiv und extensiv unendliche und unendlich vermittelte Totalität darzustellen, wissenschaftlich auszudrücken, ist Lukács' Anliegen. Das heißt aber wiederum, dass Lukács' These ist, dass die Geschlossenheit in den Kunstwerken, in den Objektivierungen dieser Erfahrung, dieses Vécu, dieses Erlebten bestehen muss, weil sonst, und jetzt kommen wir auf eine Kategorie, die Lukács besonders Anliegen war und im Expressionismusstreit sich schon abgezeichnet hat, obwohl er, so viel ich sehe, nicht so dezidiert darauf abgehoben hat noch. Das hat er erst in den 50er Jahren und 60er Jahren getan, nämlich die Kategorie der Besonderheit. Das ist für Lukács die Vermittlungsmitte zwischen dem Allgemeinen und dem Einzelnen. Und jedes Individuum und jede individuelle einzelne Erfahrung bleibt zufällig, bleibt kontingent, bleibt oberflächlich, phänomenologisch, wenn sie nicht mit dem Allgemeinen der geschichtlichen Gattungsentwicklung und auch der Gattung im Weltmarktmaßstab, muss man in der Moderne sagen, vermittelt wird. Und das, so Lukács, ist gerade das, was nur Kunst, er sagt aber allerdings eben nur große Kunst, so nennt er es etwas naiv, leisten konnte und kann in der Moderne. Nämlich das Einzelne als Einzelnes Allgemeines darzustellen, sichtbar zu machen. Und das kann aber ein Kunstmedium laut Lukács nur, wenn es eine geschlossene Werktotalität erreicht. Das führt zu weiteren Fragen wie die der Mimesis. Jedenfalls ist Lukács deshalb der bloßen Zerstückelung des Individuums, wie sie vorgefunden und beschrieben werden kann im Alltagsleben und in den Katastrophen und Krisen der kapitalistischen Moderne, der ist Lukács abgeneigt. Dieser soll die Darstellung nicht stehen bleiben, denn dann ist es keine große Kunst, da sie nur beschreibt und nicht, oder nur, ja, dass sie nicht gestaltet und nicht im Roman nicht erzählt, sondern praktisch nur naturalistisch fotokopiert. Ungefähr so ist die Haltung zu der Darstellung der Zerstückelung. Lukács hat gar nichts gegen die Darstellung von Zerstückelung, Fragmentierung des Individuums, wenn nicht zugleich dann auch durch die Kunst versucht wird, in einem überschaubaren, für die Rezipienten nachvollziehbaren Kosmos die tiefer liegenden, das heißt sehr stark auch klassenmäßig bestimmten Bewegungen der gesellschaftlichen Totalität in diesem Einzelnen und an diesem Einzelnen Subjekt, das dargestellt wird, auch zu zeigen. Und das heißt für Lukács das Typische. Hier ist der Berührungspunkt zu den Postulaten des offiziellen sozialistischen Realismus, den Lukács allerdings vehement bekämpft hat. Diese offizielle Doktrin und die offizielle Propaganda-Literatur des Stalinismus. Das ist weniger bekannt, seine Opposition dagegen. Ja, also du hast es schon gesagt, dass es geht bei Lukács. Lukács hat an die Literatur den Anspruch, dass Wirklichkeit in ihrer Allseitigkeit erfasst wird, als offene Totalität mit Blick auf die Geschichte. Aber damit wird Literatur ja meines Erachtens so ein bisschen auf eine bestimmte gesellschaftliche Funktion festgeschrieben, also als eine getrennte Instanz, in der es möglich sein soll, Wirklichkeit zu reflektieren. Jetzt ist es ja aber so, dass gerade in den Avantgarden eine Selbstkritik stattgefunden hat, bei der so ein festgesteckter Bereich von Literatur verlassen werden sollte. Also es ging darum, die Autonomie der Kunst hin zu einer Souveränität aufzulösen. Also da soll ja Wirklichkeit nicht nur reflektiert werden, sondern unter ästhetischen Gesichtspunkten aktiv gestaltet werden. Und gerade damit kommt ja dann auch Subjektivität ins Spiel. Und zwar als eine Subjektivität als Täter an der Wirklichkeit. Und vielleicht liegt ja an dieser Stelle auch der Kern des Streits zwischen Bloch und Lukács, weil ja Bloch gerade den subjektiven Faktor für so wichtig hält. Und jetzt, ohne dass ich irgendwie auf eine Reflexion der Wirklichkeit in ihrer Allseitigkeit verzichten wollte, liegt da ja doch ein viel interessanter Realismusbegriff vor, nämlich ein Realismus, der tatsächlich auf die Realität selbst übergreift. Ja, das ist die große Schwäche sicherlich bei Lukács Ästhetik und insbesondere Literaturtheorie, die eng zusammenhängt mit dem 19. Jahrhundert, der Erzählkunst des 19. Jahrhunderts verhafteten Geschmacksorientierung, sage ich einfach, die aber auch ihre philosophischen Gründe hat, nicht nur lebensgeschichtliche Gründe. Lukács war viel älter als die meisten dieser revolutionären Avantgardisten, sowohl politisch als auch künstlerisch, bezeichnet. Er hatte kein Verständnis für die Kunst-Avantgarden, die Zertrümmerung der kapitalistischen Welt im Alltag und auch die Zertrümmerung der alten Welt durch die bürgerlichen und proletarischen Revolutionsschübe und Revolutionsanläufe ab dem Ersten Weltkrieg einfach darstellten und sich ihnen völlig, völlig rückhaltlos gestellt haben und sozusagen von ihnen haben tragen lassen, sondern Lukács hat immer sozusagen eine kontrollierte, hochsublimierte Darstellungsform, etwa sein von ihm favorisierter Lieblingsschriftsteller Thomas Mann, habe diese Gestaltung einer kontrollierten, als allwissenden Erzählers und einer kontrollierten Darstellung von geschichtlichen auch Zerstörungsprozessen und Niedergangsprozessen, Fragmentierungsprozessen, Dekadenzschüben, das habe er in einer kontrollierten Weise gehabt. Denken wir an Thomas Manns Dr. Faustus, da wird die deutsche Misere und der Aufstieg des NS-Faschismus sehr, sehr schmerzhaft geschildert, auch bis in den Zusammenbruch des Deutschen Reiches und bis an die Nähe der Shoah in einer sehr indirekten, aber sehr erschütternden Weise an einzelnen Personen dargestellt und mehr indirekt dargestellt und mehr in einem bürgerlichen Setting dargestellt. Aber es wird sehr drastisch, es gelingt Thomas Mann sehr drastisch, etwa im Dr. Faustus, diese deutsche Misere an ihrem Nerv zu treffen und zu bezeichnen, gerade im Medium der Musik. Und das ist jetzt nur ein Beispiel dafür, dass Lukács nicht Unrecht hat auf die Leistungen der konventionellen Erzählkunst für die Moderne, die aus den Fugen endgültig geraten ist, sogar den Geschichtsbruch um die Mitte des Jahrhunderts darstellen kann, hinzuweisen. Es können sich noch andere Beispiele dafür nennen lassen. Nur das zeigt auch schon, wie sehr Lukács das ist, was eigentlich die meisten großen Denker des Kommunismus und Sozialismus im 20. Jahrhundert blieben, nämlich ein Bourgeois-Kommunist, ein bürgerlicher Kommunist. Er kommt selbst ja aus der aus der, man könnte sagen, Finanzaristokratie Ungarns, und er hat eine sehr interessante Lebensgeschichte auch von seiner Genealogie, auch sein jüdischer Hintergrund, den er immer verdrängt hat, spielt eine sehr große Rolle für ein letzten Endes doch säkularisiert messianisches Denken und Anliegen, das er mit Walter Benjamin und vielen anderen ebenfalls aus großbürgerlichen jüdischem Hintergrund geprägten Denkern des Kommunismus und der Revolution im 20. Jahrhundert teilt. All das wäre zu berücksichtigen, um zu verstehen und auch zu nutzen, was Lukács zeigt an Möglichkeiten, die auch das Bürgertum in einem Übergang zu einer menschlichen, vernünftigen und letzten Endes kommunistisch organisierten Gesellschaftlichkeit in Teilen einnehmen könnte. Und diese große Frage, dieser Bruch, wie können Teile des Bürgertums ihrem Erbe durchaus gerecht werden, indem sie es der kommunistischen Revolution zuführen. Diese Grundfrage, die natürlich auch zu ungeheuren Desillusionen geführt hat, wie wir heute sehen, Desillusionierung geführt hat, die stellte sich ganz, ganz existenziell natürlich in der Ära der Faschismen und des antifaschistischen Kampfes, das heißt in der Volksfront-Ära der 30er Jahre. Und man muss dazu bemerken, dass Lukács ja sozusagen Erfinder der Volksfront-Konzeption mit den Blumenthesen, er nannte es damals noch nicht Volksfront, sondern Dimitrov, der so eine Art Schutzpatron von Lukács war und ihn auch vor dem Schicksal im Stalinismus da 1941 gekillt zu werden, auch gerettet hatte, aus dem Knast herausgeholt hat. Also dieser Dimitrov, so eine Art Schutzpatron Lukács, der ihn seit den 1930 Zeit in Berlin kannte, gut kannte den Lukács und schätzte, der hat das sozusagen von Lukács geklaut und hat es dann zu der stalinistischen Volksfront Konzeption verwandelt 1935. Wir müssen aber sehen, dass Lukács die Grundidee, dass es notwendig und möglich ist, auch gerade in rückständigeren Gesellschaften, denken wir an Ungarn, mit den Teilen der fortschrittlichen liberalen Bourgeoisie ein antifaschistisches Bündnis gegen die faschistischen Teile der Bourgeoisie und vorkapitalistische, also denken wir gerade an die Großgrundbesitzer und so weiter, vorkapitalistische, vorbürgerliche Klassen, Schichten und Kräfte, ja, der Reaktion, der Barbarei, eine solche Allianz mit fortschrittlichen Teilen des Bürgertums zu schließen, das ist eine Aufgabe, die auch heute durchaus, wie wir sehen, im Weltmaßstab zumindest durchaus nicht überwunden ist. Man hat es einfach nötig, die Kommunisten und die bewussten proletarischen Kräfte sind im Kampf gegen Faschismus, Barbarei und dergleichen vorkapitalistisch archaische Modernisierungen durchaus darauf angewiesen, mit allen zivilgesellschaftlich-demokratischen Elementen und Kräften auch des Bürgertums Notallianzen zu schließen. Und in dieser Allianz, das hat Lukács in den Blumenthesen sehr gut 1929 formuliert, aus den ungarischen Erfahrungen heraus, ist es natürlich entscheidend, nicht sich zum Schwanz der Bourgeoisie zu machen, wie später immer von den Trotzkisten treffend über die Volksfront, die stalinistische Volksfrontpolitik gesagt wurde, auch nicht im Bereich von Literatur, Kunst und Kultur überhaupt, sondern immer die Kritik an den bürgerlichen Verhältnissen, die ja die Grundlage für das Aufkommen der Barbarei, auch der antibürgerlichen Barbarei sind, Grundlagen, die kapitalistischen Grundlagen, unbeirrt auch weiter anzugreifen und verschärft zu kritisieren, auch wenn man in Allianz mit bürgerlichen, fortschrittlichen Kräften ist, die einfach nur gegen diese Barbarei sind, aber nicht sehen, dass die kapitalistischen Produktionsverhältnisse letzten Endes der Boden sind, auf dem diese Barbarei hervorgeht, der abgeschafft werden, umgewälzt werden muss. Und das ist ein Dilemma, ein Widerspruch, den Lukács sehr, sehr sensibel wahrgenommen hat, weshalb er in den 30er Jahren eine Umorientierung des immer noch sehr stark nach außen auf Sozialfaschismus-These getrimmten Kurses des Stalinismus vorgenommen hat für sich und in der Sowjetunion mit einer kleinen Gruppe von Literaturwissenschaftlern um Lifschitz vor allem herum und auch zusammen mit Platonow, der zuweilen sogar als der Joyce der Sowjetunion bezeichnet worden ist, ein bedeutender Schriftsteller, eher subversiver Art und anderen, hat Lukács um die Zeitschrift Literaturna ja Kritik eine Opposition gegen die offizielle stalinistische, stalinowistische Version, die damals vor allem von Fadejew verkörpert worden ist, auch durch Fadejews Romane, oder Bredel und viele andere verkörperten eine solche sozialistische Realismusdoktrin, die aber eine stalinistische Agitations- und Optimismus-Propaganda-Literatur gewesen ist. Dagegen war Lukács sehr strikt und hat einen recht gewagten, langwierigen und listigen Partisanenkampf, wie er es nannte, gegen diese Doktrin geführt, um nun genau die wirklichen Kräfte, die Widersprüchlichkeiten und die Möglichkeiten, die in dem Kampf gegen den Faschismus auf Seiten der aller von Faschismus bedrohten Klassenkräfte und kulturellen Kräfte da sind, um die sozusagen zu sammeln und auszudrücken. Und da hat Lukács den, wiederum den, die Schwäche an den Tag gelegt, die bürgerliche Erzählweise des 19. Jahrhunderts oder wie sich in Leuten wie Thomas Mann und anderen fortgesetzt hat, allzu hoch zu hängen und im Expressionismusstreit das Beharren auf dem Ausdruck der unmittelbaren revolutionären Stimmungen, des unmittelbaren Unbehagens, des unmittelbaren rebellischen und revolutionären Begehrens, der Revolte, wie sie im Surrealismus ganz stark auch zum Ausdruck gebracht wurde, oder der Zerstörungswut und Zerstörungslust gegen die herrschenden Zustände, wie sie schon im Dadaismus durch eine sozusagen eine Ästhetik der Zertrümmerung entstanden war, das einfach allzu schroff abzulehnen als unmittelbaristisch. Und darauf konnte er verweisen, dass ja auch Goebbels beispielsweise den Expressionismus favorisiert hat, weil Goebbels sozusagen selbst ein Exponent des rechten Expressionismus in seiner Propagandakunst, kann man es einfach nennen, Goebbels nannte es eine Kunst, die Propaganda als Kunst, auch selbst verkörpert hat. Also eine auf unmittelbare Gefühlsregungen, auf unmittelbare Agitation und auf die Lust am Untergang, am Zerstören, am infernalischen Zertrümmern der Welt, bis alles in Scherben fällt und so weiter. Das war eine, ähnlich wie bei den rechten Futuristen in der Mussolini-Ära, eine Ambivalenz jener avantgardistischen Kunstströmungen, die Lukács zutiefst irritiert hat und wo er dann auch das, was Bloch und Brecht sehr wohl gesehen haben, die Möglichkeiten, die Potenzen zu einer kritischen Haltung der Rezipierenden zu gelangen über eine solche Kunst der Zertrümmerung und eine solche Kunst des Unbewussten, wie die Surrealisten es tatsächlich geradezu erfunden haben, das Unbewusste darzustellen und zum Durchbruch zu bringen in den Kunstobjektivationen und Kunstmanifestationen. Das alles hat Lukács, um jetzt die Frage endlich mal an den Punkt zu beantworten, davon abgehalten, eine aktionistische Kunst, eine Kunst der Konstruktion unmittelbar im Aufbau, was ich damals als sozialistischer Aufbau missverstand, also in dieser heroischen Phase der Anfangsjahre der russischen Revolution, der Oktoberrevolution, zu favorisieren, weil das für ihn nicht die Tiefe erreichen konnte, die Darstellung der gesamten Verhältnisse zum Ausdruck bringen konnte. Und die sollte von Lukács, das war bis zuletzt so eigentlich kontemplativ, als ein Erziehungsmedium, die Kunst als eine Institution der Erziehung der Massen in Anknüpfung an die bürgerlichen Institutionen, eben das Theater als moralische Anstalt und die ästhetische Erziehung des Menschengeschlechts, wenn man jetzt mal Schillers und Lessings Formeln nimmt, das wollte er einfach bruchlos in dem sozialistischen Übergang, wie er ihn verstand, bewahrt und ausgebaut sehen. Da war er ganz Leninist und das ist auch der bourgeois-kommunistische Charakter, den er hier verkörpert hat. Es geht um eine Erziehung, es geht um staatliche Volkserziehung sozusagen über die Erziehungsanstalten des Kunstwesens und über das Kunstwerk als ein Erziehungsmittel. Da ist das Problem, dass es ja nichts Schlechtes ist, dass es nur borniert bleibt im Rahmen von Staatlichkeit und von den Vorstellungen, die damals alle, auch Bloch hatten, der Stalin sehr gelobhudelt, Richtgestalt der Zukunft und so weiter. Also auch Brecht hat seinen Bückling vor Stalin offiziell gemacht und alle haben sie sich keinen, auch nicht Brecht, keinen nichtstaatlichen nicht parteistaatlich regulierten Sozialismus vorstellen können. Und da hängen sie alle fest und blieben sie alle Bourgeois und Staatskommunisten, die entsprechend auch in die Kunst als Erziehungsmittel, auch kritisches Erziehungsmittel für passive Rezipienten innerhalb von staatlich sozusagen sozialisierten Einrichtungen verbleiben ließ und deswegen Borniers blieben. Auch Adorno hat ja letzten Endes aus dieser Verkapselung der Kunst nicht herausgefunden. Das muss man ja alles zusammen sehen. Das blieb nicht Lukács vorbehalten. Aber er hat es sozusagen am brutalsten, am naivsten, am ehrlichsten formuliert. Und ihm kam es gar nicht in den Sinn, dass, wie das die Avantgarden, namentlich die Surrealisten wollten, die Kunst entfesselt in den Alltag hineingetragen wird. Das wäre für die alles Anarchismus gewesen. Einfach die Entbindung, die Freisetzung der produktiven Energien der Massen des Proletariats, wie im Gefolge des Ersten Weltkriegs, dieser Revolutionsanläufe oder der Avantgarde-Bewegung ein Stück weit, eben auch im Rahmen von Proletkult, was ja aber auch schon alles staatliche oder halbstaatliche Institutionen waren. Ja, das ist ja auch ein Gewimmel von Institutionen gewesen. Aber die wirkliche Freisetzung der produktiven Energien, wie sie Marx verstanden hat, im Verlauf einer Revolution, wo es keine Maler mehr gibt, sondern Menschen, die unter anderem auch malen und wo die Gesellschaft insgesamt nach den Gesetzen der Schönheit bewusst produziert. Das sind so die marxischen Leitsätze für Kunst, aber jedenfalls die Auflösung der spezialisierten Kunstsphäre und der Kunstspezialisten. Das war denen ebenso wenig in Reichweite und vorstellbar. Das war für sie einfach Anarchismus und Fantastik, ja, so ein Anliegen der Surrealisten. Deswegen haben sie die Surrealisten als Spinner behandelt und die Dadaisten als Verrückte sozusagen angesehen. Ja, infantil, Kinderkrankheiten, wie Lenin das nannte, der auch gar kein Verständnis für diese Manifestationen der russischen Avantgarde und Majakowski und so weiter hatte. Das war für sie unvorstellbar, eine nicht staatlich, parteistaatlich regulierte, nicht als Erziehungsdiktatur aufgezogene Transformation. Und das ist die innere Schranke, die bei Lukács sehr stark zum Ausdruck kommt. Du hast ja jetzt schon Goebbels angesprochen, der ja den Expressionismus am liebsten zur Staatskunst gemacht hätte und wo dann halt Ziegler und Lukács in der Diskussion dann halt auch schön drauf zeigen können und sagen, ja, da seht ihr halt den Faschismus. Aber auf der anderen Seite ist es ja problematisch, dass dann irgendwie von dem Sprachgebrauch her dann doch irgendwie auch eine Ähnlichkeit ist. Also das wirft Bloch vor allem Ziegler vor, also dass er von Verfall redet und von Dekadenz, das ist so ein ähnlicher Sprachgebrauch, kommt ja durchaus auch bei Goebbels vor und Bloch meint dann, dass es halt problematisch ist, wenn Lukács die ganze Zeit von Verfall redet und findet es verkehrt, wenn Lukács Klassik als das Gesunde setzt, Romantik als das Kranke und Expressionismus als das Allerkrankeste. Ja, und ich meine halt, das schwingt ja auch ein bisschen mit, wenn Lukács halt die Avantgarde als dekadent abkanzelt. Und ich finde, da kommt halt auch noch ein anderer Aspekt rein, dass es halt dazu passt, wenn Adorno dann dem frühen Lukács vorwirft, dass dieser sich nach der Vormoderne sehnt und meint, dass das eine Verklärung dieser Zustände ist und dass es nur einer späten und überflüssigen Versagung dienen würde. Und ich denke, man könnte dem dann auch entgegenhalten, die Forderung von Arthur Rimbaud, es gilt absolut modern zu sein. Denkst du, dass die Vorwürfe da zutreffen? Ja und nein. Einerseits wurde ja schon skizziert, wie Lukács dem Ideal des Bürgertums, des fortschrittlichen Bürgertums im 19. Jahrhundert verhaftet blieb. Nur ist sein Lob der goethischen Standards auch nicht so dumm, weil Goethe, der so die absolute Höhe der Gestaltungskunst für Lukács darstellt, ja immerhin vermocht hat für seine Zeit, die Ansprüche der Individuen, der bürgerlichen Subjekte an ein harmonisches Ganzes in einer Welt, die, was Hegel ja zeitgleich in der Phänomenologie des Geistes beschrieb, geborsten war seit der Antike. Ob sie in der Antike so harmonisch war, steht ja völlig dahin. Das war ja eigentlich eine bürgerliche Rückprojektion, auch schon der Jakobiner gewesen. Das ist so eine ganze harmonische, epopöische Welt gewesen sei, die sich etwa in der Ilias und Odyssee ausdrücken würde. Aber sie gingen davon aus, Hegel, Goethe gingen davon aus, dass eine Welt, die in Sphären getrennt ist in arbeitsteilige Sphären und in Sphären der Lebenswelt, wie wir heute mit Husserl sagen, getrennt ist, wo die eine die andere kolonisiert, dass eine solche Welt aufgehoben werden müsste und könnte, auf Grundlage der bürgerlichen Errungenschaften, zumindest eben des bürgerlichen Bildungsstandards. Deswegen spielte der Erziehungsroman für Goethe und für Hegel und Humboldt so eine große Rolle. Und dieses Postulat, dieses urbürgerliche, idealistische Postulat, eine harmonische Welt wiederherzustellen, wir dürfen nicht vergessen, dass Karl Marx auch zutiefst von diesem Postulat geprägt war und auch in Kapital 1 immer wieder, gerade wo es ums Erziehungswesen geht, einer kommunistischen Gesellschaftlichkeit, eine solche harmonische, die Arbeitsteilungen, das heißt die Subsumption, die Verknechtung der Individuen unter die gesellschaftlichen Teilungen der Arbeit. Die Arbeitsteilungen selbst lassen sich nur sehr allmählich wahrscheinlich durch einen großen Automatisierungsprozess aufheben und durch viel Rotation und Fluktuation und Flexibilität der Individuen, die mal heute dieses, mal dann jenes ausprobieren. Das ist ein langer Prozess, aber innerhalb der noch bestehenden Teilungen der gesellschaftlichen Arbeit sieht Marx die Möglichkeit, die Verknechtung der Individuen unter die Teilungen aufzuheben, sodass durch das Freisetzen disponibler Zeit aufgrund der Produktivkräfte die freieste Entfaltung jedes gesellschaftlichen Individuums überhaupt greifbar, überhaupt möglich wird, wo es selbst entscheidet, wie es sich entwickeln wird. Die Normen, außer der Norm, dass es diese Freiheit haben muss und die materielle Ausrüstung haben muss, um sich völlig beliebig zu entfalten, natürlich nicht auf Kosten der anderen, sondern in Assoziation und Einklang mit den anderen, Absprache mit den anderen. Eine solche Kommunikation und Assoziation, die materiellen Boden besitzt, die im Reich der Freiheit, das den materiellen Boden im Reich der Notwendigkeit sich schafft, das ist auch die marxische Auffassung und das ist durchaus eine Art Harmonie, in der die Widersprüchlichkeit ja nicht aufgehoben wird, auch zwischen den Individuen, aber nicht als Klassenwidersprüchlichkeit einer Ausbeutungsarbeitsgesellschaft und nicht in solchen Krisen und blinden Naturgewalten der gesellschaftlichen Produktion und Verteilung, sondern die eben durch bewusstes in die Hand nehmen der Geschichte durch diese Individuen auch ausgefochten werden kann und die Widersprüche einfach in einer menschlicheren und vernünftigeren Bewegungsform weiter sich entfalten können. Insofern ist das keine Idyllik, kein Sonntagsbild, wenn wir von Harmonie sprechen. Und dieses Postulat, das ist das goethische Postulat, denken wir an die Schlusssequenzen vom Faust 2, wo auch das Illusionäre einer allzu romantischen Vorstellungen kritisch an diesem Faust gezeigt wird. Und Lukács selbst war es, der in seinen Fauststudien zeigt, dass Goethe gerade im Faust 2, aber auch im ganzen Projekt des Faust, diesem Kulmination des goethischen Lebenswerkes, gar nicht mehr in der Lage ist, ästhetisch die moderne bürgerliche Gesellschaft in und man kann fast schon sagen nach der, was England betrifft, industriellen Revolution um 1830 rum, war das ja schon weitgehend in England abgeschlossen, stand schon vor Augen. Hegel hat sich damit beschäftigt, hat Adam Smith studiert, hat sehr aufmerksam die kapitalistische industrielle Entwicklung an England studiert, auch theoretisch. Das zeigt Lukács. Er verfolgt die Spuren Hegels zu Marx, zum jungen Marx in seinem bedeutenden antistalinistischen Buch. Denn im Stalinismus galt Hegel als reaktionärer Romantiker und war tabu. Aber Lukács zeigt 1938 in seinem Buch Der junge Hegel, dass ohne den jungen Hegel, und der heranführt in der Phänologie des Geistes an den jungen Marx, ja, mit seinen Frühschriften und mit seinem Menschenbild, das eben ein kommunistisches, wissenschaftliches, materialistisches werden soll, dass das ohne Hegel gar nicht möglich war. Und er zeigt die Verbindung von Ökonomie, so der Untertitel von Der junge Hegel, die Beziehung von Dialektik und Ökonomie. Und diese ökonomische Welt, wo die Dialektik sozusagen die Widersprüche auseinander, die Härte der objektiven Dialektik, wie Lukács später sagt, die Widersprüche auseinanderschießen lässt, innerhalb weniger Jahrzehnte, die konnte schon Hegel um 1830 herum nicht mehr darstellen. Er bricht die Form des Faust II völlig auseinander und es ist ein Torso geblieben, es ist eine offene Form, es ist kein harmonisch-klassizistisches Werktotalität mehr. Es ist allegorisch geworden All das zeigt Lukács selber. Und von daher hat Lukács schon einen Sinn für die Moderne besessen, die künstlerische Moderne, auch im Sinne von Rimbaud, dass nicht darum geht, eine vormoderne, klassizistische Utopie darzustellen oder zu verwirklichen, sondern er möchte nur den Maßstab aufrechterhalten, wie Goethe, und das ist allerdings naiv, das hat er bei der Goethe-Preisverleihung in Frankfurt 1970 auch nochmal so in seiner Dankrede so gesagt, wie Goethe zu seiner Zeit realistisch die Gesellschaft und das Subjekt darstellte, so sollte die Kunst heute auch die Totalität darstellen. Und das geht natürlich nicht. Weil letzten Endes, und hier sind wir beim Expressionismusstreit selbst wieder, ist die Frage der Form entscheidend. Welche Form ist einer solchen Darstellung der Realität denn überhaupt angemessen? Und hier beißt sich die Katze im Schwanz, weil die Avantgardisten sozusagen darauf hinweisen, dass die Geborstenheit, die Fragmentierung zunächst einmal dargestellt werden muss und auch beschrieben werden muss, um dann in die Tiefe, sozusagen zum inneren Band dieser Verhältnisse vorzudringen in der Darstellung. Eigentlich bewegt sich der Expressionismusstreit, denke ich, unterm Strich nur darum, mit welchen Formen dieses innere Band darstellbar ist. Und hier kann man auch selbst nochmal anfangen und heute mit Gewinn sehen und überprüfen, wie die Formvorstellungen waren, etwa am Beispiel James Joyce, wo Lukács überhaupt kein Verständnis dafür hat, dass es sich bei James Joyce Ulysses eben um das typische, die Kritik des Alltagslebens handelt. Ein Alltag wird hier geschildert als Odyssee in der modernen Welt und in der ganzen Alltagsprosa. Und damit wird die Struktur des Alltags, aber auch das, was in dem Alltag an Träumen, an subjektiven Vermögen der Individuen, der normalen Alltagsmenschen, der Proletarisierten auch angelegt ist. Die Klassengemengelage wird geschildert, die historisch-genetische Widersprüchlichkeit von bestimmten mentalitätshistorischen Erscheinungen wie eben irischer Unabhängigkeitskampf und britischer Kolonialismus. All das wird in diesem prosaischen Alltag eingefangen, ausgerückt, bis in die Geschichte der Klassenkämpfe im alten Irland, die Croppy Boys-Szene, die sehr erschütternd ist und gleichzeitig ein befreiendes Lachen, das auch ein bitteres Lachen, das auch da evoziert wird in Joyce. Das alles scheint dem sehr, sehr oberflächlich und breit belesenen Lukács entgangen zu sein. Und deswegen bezeichnet er das nur als die Beschreibung eines Misthaufens. Ich glaube, der Ausdruck kommt von Radek oder von Lukács selbst. Dieser Ulysses wäre ja nur praktisch ein Misthaufen, durch den die Maden kriechen. Und das würde es ja nicht bringen. Das würde ja die wirkliche Auflösung der bürgerlichen Gesellschaft nicht selbst darstellen können. Dem muss man widersprechen, wenn man den Ulysses kennt. Und so geht es auch bei vielen Objektivationen der Avantgarde, die viel tiefer sind. Und das hat auch Brecht besser begriffen, der ja auch ein Kunstpraktiker war, als Lukács, der eben auch selbst nur kontemplativ als kritische Instanz, als sozusagen staatlich-parteilicher Kunstkritiker von der Warte der Orthodoxie aus an die Kunstwerke herantrat. Das ist ihm also immer übel vermerkt worden, aber darüber übersieht man auch die Leistungen der Lukácschen wissenschaftlichen Ästhetik, die auf anderem Gebiet liegt. So viel vielleicht zu der Kernfrage, das habe ich vielleicht noch ein bisschen aus den Augen verloren, das unmittelbare Eingreifen und in die Realität. Jetzt, also du hast uns jetzt schon so ein bisschen zu Bert Brecht hingeführt, was ein anderer Diskussionsstrang innerhalb der Expressionismusdebatte ist, der leider ziemlich verschüttet ist, weil die Position von Bert Brecht in dieser Debatte erst nach seinem Tod veröffentlicht worden. Und Brecht hat in seinen Kolossen zur Realismustheorie Lukács einen verkehrten Respekt vor den historischen Werken vorgeworfen und führt das folgendermaßen aus: Das Neue muss das Alte überwinden, aber es muss das Alte überwunden in sich haben, es aufheben. Man muss erkennen, dass es jetzt ein neues Lernen gibt, ein kritisches Lernen, ein umformendes, revolutionäres Lernen. Es gibt Neues, aber es entsteht im Kampf mit dem Alten, nicht ohne es, nicht in der freien Luft. Und da geht es ja darum, dass es Brecht zwar für sinnvoll und notwendig hält, sich mit den historischen Werken sehr genau auseinanderzusetzen, dann nimmt das halt auch als einen sehr guten Vorschlag von Lukács an, aber er will sich dann halt eben daran abarbeiten und ich finde, dass da durchaus eine Nähe zum Détournement besteht, das später die Situationisten praktiziert haben, also dass man Fragmente aus historischen Werken herauslöst, in einen neuen Zusammenhang setzt, sie korrigiert und verfremdet und dass gerade dadurch irgendwie ihr Wahrheitsgehalt gerettet wird oder überhaupt erst hergestellt wird. Aber Lukas richtet sich jetzt gegen dieses Prinzip der Montage. Warum? Zunächst müsste zum Stichwort Lernen auch die Lukács'sche Sicht freigelegt werden. Denn der Inbegriff dessen, was er große wahre Kunst nennt und die entsprechenden Werktotalitäten, die diese hervorbringen müsse, also keine Aktionskunst und keine Freisetzung der Kunst im Alltagsleben, sondern Sedimentierung in Werken, in einem homogenen Medium. Musik oder es gibt da auch Zwischenformen oder vor allem Literatur. Gerade auf der Literatur wäre als Genre, er hat ja eine Genre-Theorie entwickelt, noch Jameson hat die sehr gelobt in Marxism and Form, das oder auch an anderer Stelle, dass Lukács einer derjenigen Marxianer ist, die überhaupt so großes Augenmerk auf die Eigenarten von Genres, wie auch in der Literatur von Novelle, von Roman und Lyrik gelegt haben. Da kann man sehr viel lernen, was die nämlich tatsächlich in den Rezipierenden evozieren kann an, ja, und das ist das Stichwort, an geschichtlichem Bewusstsein. Das ist das, worauf Lukács ankommt. Für ihn ist Kunst und Literatur das Gedächtnis der Menschheit. Und wie gesagt, die Literatur ist für ihn die höchste, die konzentrierteste und die elaborierteste, die vornehmste aller Genres, aller Kunstformen. Warum? Weil sie in den rezipierenden Subjekten die Vorstellungen und die Kraft des Vorstellungsvermögens, nennen wir es, die Fantasie, aber als historische, als realistische Fantasie und als Evokation ihrer eigenen Erfahrung, ihres Erlebnisses, vécu, und aber zugleich darüber als ihre Stelle in der Geschichte der Gattung deutlich macht. Und deswegen ist die Kunst, wo sie als Gedächtnis der Menschheit fungiert, wo sie das leistet, Gedächtnis der Menschheit zu sein, ist sie ein Erkenntnismedium sui generis, ebenbürtig für Lukács der wissenschaftlichen Leistung. Aber im Unterschied zur Religion, die Lukács also ganz verwirft und bekämpft, und auch im Unterschied zur Wissenschaft vermag die Aesthesis, vermag diese ästhetische Erkenntnisart, eben die Kunst, sowohl eine Suspendierung vom unmittelbaren Interesse des Individuums, wie im Alltagsleben oder in der Religion, da geht es nur ums Seelenheil oder ums unmittelbare Überleben und unmittelbaren Erfolg des Ich, sondern es kann auch die Kunst gleichzeitig die Suspendierung, die sie mit der Wissenschaft vom Ich, die Suspension der unmittelbaren Interessiertheit am Gegenstand, die Kunst mit der Wissenschaft gemeinsam hat, die kann sie aber auch gleichzeitig anders als die Wissenschaft aufheben. Die Distanziertheit vom Erkenntnissubjekt, die Wissenschaft fordert, die kann die Kunst auch wieder zurücknehmen und kann in eine hochvermittelte Unmittelbarkeit gelangen, wo das Subjekt sich im geschichtlichen Augenblick durch einen Umweg, eine Umwegstruktur der Erkenntnis, gerade über das Typische, über die Kategorie der Besonderheit erkennen kann, erblicken kann. Und das nennt Lukács Katharsis. Er hat also eine ästhetische Theorie der Katharsis, die Emotio angreift, aber zugleich in der Ratio der wissenschaftlichen Erkenntnis, das heißt geschichtstheoretisch Erkenntnis über den Gang der Geschichte, über den Gang der Klassenkämpfe, in nichts nachsteht, im Unterschied zur Wissenschaft aber das Individuum an einen Augenblick heranführen kann, tu res agitur, du musst handeln, du musst dein Leben ändern, und wo diese Formeln für Katharsis eben von Aristoteles bis Rilke immer wieder geprägt worden sind. Das vermag große Kunst für Lukács. Und von daher ist seine Haltung zur Montage eine eher skeptische bis ablehnende. Wir dürfen nie vergessen, dass Lukács sehr große Zugeständnisse und Lernprozesse zurückgelegt hat und gemacht hat, etwa in der von Adorno sehr mit Naserümpfen als erpresste Versöhnung nach Stalins Tod bezeichneten Wende in seinem Vortrag und seinem Buch über die Gegenwartsbedeutung des kritischen Realismus, etwa 1956 war das der Fall, noch vor dem Ungarnaufstand, den Lukács dann ganz aus der Partei, der ungarischen Partei ausschloss und ins Internierungslager brachte, weil er eben sich auf die Seite der Aufständischen gestellt hatte. Aber kurz vorher hat er sozusagen diese Tauwetterperiode noch als Literatur- und Kunstkritiker formuliert, indem er sagte, ja, Kafka und bis zu Beckett ging er nicht, aber viele, die ich bisher noch als Avantgardisten abgelehnt habe, waren doch ziemlich große Realisten gewesen. Sie haben diese Welt, so wie sie tatsächlich jetzt nach dem Niedergang des Stalinismus in den Abgrund schauen lässt, und diese Welt, die geborsten ist und die der Desillusionierung zuarbeitet, eben doch durch ihre desillusionierenden Gestaltungen, etwa Kafkas Darstellungen der Strafkolonie und so weiter. Das ist ja doch die Wirklichkeit. Oder Solzhenitsyns Darstellungen hat Lukács als sozialistischen Realismus dann begrüßt. Da hat er große Zugeständnisse gemacht, gerade in die Avantgarde hinein, bereit zu sehen, wie sie doch den inneren Zusammenhang der modernen Welt erfassen würde. Und da hat er dann aber auch einen ganz entscheidenden Schnitt auch in der Ästhetik von 1963 gemacht, dass ihm die Formen relativ egal sind. Sie müssen, auch Montage und Collage, müssen den Zweck des Darstellens der Totalität in ihrem inneren Zusammenhang und der Besonderheit, dem typischen von Klassenverhältnissen, in ganz individuellen Individuen und nicht Chargen wie im offiziellen sozialistischen Realismus, sondern ganz individuellen Typen von Menschenzeichnungen müssen sie dienen, diese Techniken wie Collage und Montage. Das können sie aber, das wäre dann die Einschränkung, aber eben nur beschränkt, weil sie ja nur darauf abgestellt sind als besondere Techniken, die Zerstückelung und die Fragmentierung des modernen Subjekts darzustellen. Aber die Möglichkeiten, die im modernen Subjekt innewohnen, die können sie einfach nicht darstellen. Deswegen müssten andere Mittel noch dazutreten. Aber wenn es einem Künstler, einer Künstlerin gelingt, durch solche Techniken die wirklichen Widersprüche in der Besonderheit der Individualität von Gestalten darzustellen, also zu gestalten und nicht nur zu erzählen und zu beschreiben, dann soll es ihm recht sein. Das ist natürlich ein bisschen... Es könnte vielleicht nach erpresster Versöhnung klingen, aber ich glaube nicht, dass es sich darin erschöpft. Sondern Lukács war sehr lernfähig. Vielleicht kannst du zum Abschluss noch einen kleinen Ausblick machen, also wie Lukács über die Expressionismusdebatte hinaus rezipiert wurde, also von den Situationisten vielleicht, und vielleicht auch wie Lukács heute zu aktualisieren wäre und damit vielleicht auch einen Rückblick, also wie sich aus heutiger Sicht die Situation in den 30er Jahren darstellt, also mit der Bedrohung des Faschismus, vor deren Hintergrund ja die Expressionismusdebatte geführt wurde. Die Frage, die Lukács heute aktuell aufwirft, denke ich, ist tatsächlich die der Dekadenz, das, was er Dekadenz nannte. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Ausdruck Dekadenz, wie sehr, sehr, sehr viele Worte und Begrifflichkeiten im Deutschen sowieso unbrauchbar geworden sind, weil sie von den Nazis rekuperiert, versaut worden sind. Das gilt für sehr, sehr viele. Außerhalb der deutschen Sprache, die von den Nazis kaputt gemacht worden ist und die man eigentlich nur noch als eine tote Sprache heute sprechen kann, wie Latein oder so. Man sollte viel besser, wie Krakauer das getan hat, gar nicht mehr so viel Deutsch sprechen, sollte Englisch angewöhnen, sich zu sprechen oder Chinesisch oder sowas, muss man sehen, muss kosmopolitisch und weltliterarisch sich bewegen und darf nicht so in diesem Dummhaufen Deutschland auch sprachlich feststecken. So ist das Wort Dekadenz natürlich ein Goebbelswort geworden, genau wie das Wort Anständigkeit durch die Himmlerrede vollkommen desavouiert worden ist und Ähnliches. Aber außerhalb der deutschen Sprache ist das Wort Dekadenz in der rätekommunistischen und linkskommunistischen Debatte seit langem verankert. Ich finde es auch kein sehr geglücktes Wort. Es es bezeichnet da aber mit Verstand eingesetzt doch die Auflösung von ehemals noch scheinbar vermeintlich festen Sphären der Erkenntnis und auch der Erziehung. Eben wir sprachen über die Erziehungsaufgabe der Kunst seit der bürgerlichen Zivilgesellschaft beigemessen worden ist und auch nach wie vor wird. Wir haben in der ganzen Museumskultur heute aktuell einen ungeheuren Erziehungsbemühen. Und nun waren es aber gerade Leute, die als Avantgarde und zugleich Überwindung der Avantgarde in den 50er und 60er Jahren nach dem Geschichtsbruch und geprägt durch die Betäubung durch den Geschichtsbruch in Frankreich sich als lettristische und situationistische Internationale sowohl ansetzend an den avantgardistischen Ansprüchen als auch diese überwindend und diese infragestellend assoziiert hatten, die das Wort Dekadenz anfangs vor allem auch, ich denke an Guy Debords Rapport zur Konstruktion von Situationen 1957, ein Gründungsdokument für die Gründung der Situationistischen Internationale, die ja gerade die nach vorne hin in die Auflösung der Kunst und Kultur als gesonderter, getrennter und auch hierarchischer Sphären, die Errungenschaften die revolutionären und revoltehaften Möglichkeiten der Avantgarde-Kunst hinüberretten wollten, hinüberzuretten suchten und das auch tatsächlich so betrieben, dass dann eine bestimmte Befruchtung des Aufstands der Besetzung der Fabriken, also der Bewegung der Besetzungen 1968 in Frankreich, bemerkenswert war dafür, dass eben durch eine Graffiti-Bewegung und durch sehr viele Aneignungsformen von künstlerischen und ästhetischen Mitteln durchaus so eine Aufhebung der Kunst sich abzeichnete. Also die Dekadenz kann auch so verwendet werden, dass damit bezeichnet wird, die Auflösung der Kunst als eine autonome Sphäre, die sie immer zu sein beansprucht in der bürgerlichen Ära und die sie aber zunehmend nicht mehr sein konnte, das heißt, die verlogen wurde oder die eine Selbsttäuschung wurde. Und diese Autonomie der Kunst stellt einfach das aktuelle Problem, das sich durch Musealisierung und Einbeziehung in die Erziehungsinstitutionen überhaupt nicht lösen lässt. Diese Frage warfen die Situationisten ganz, ganz scharf auf, sondern nur lösen lässt, indem sie sich zu einem Vermögen der Leute selber, zu einem Selbsterziehungsmittel, könnte man mit Marx sagen. Also nicht eine Erziehungsinstitution bringt den Leuten bei, was Kunstgeschmack und Kunstgenuss ist und führt sie in die Museen und in die Institutionen hinein, sondern umgekehrt durch Zertrümmerung der bestehenden bürgerlichen Institutionen, durch die Zerstörung der bürgerlichen Staatsmaschinerie, wie sie die Pariser Kommune zum ersten Mal sehr eindrucksvoll gezeigt hat, dass sie möglich damals schon war, durch die Selbstverwaltung, durch die generalisierte Selbstverwaltung und durch die Selbsterziehung des Proletariats zur Klasse des Bewusstseins. Also die Leute können und müssen lernen, selbst die ästhetischen Potenzen und die ästhetischen Vermögen in einer revolutionären Praxis einzusetzen. Was immer das nun konkret heißt, das muss experimentiert werden, da gibt es keine Rezepte. Aber diese Aufgabenstellung, die haben die Situationisten über Lukács hinaus, über Adorno hinaus, über all diese bourgeois-kommunistischen großen Denker einer ästhetischen Theorie oder einer philosophischen Ästhetik über die Grenzen von Philosophie und getrennter akademischer Theorie hinaus postuliert und auch ein wenig experimentiert. Und damit lohnt es sich heute zu beschäftigen. Die Frage, die sich damals in den 30er Jahren zunächst stellte, wie kann überhaupt eine bürgerliche Zivilgesellschaft gegen die Barbarei des Vormodernen und der Archaisierten verfaulten Mythen, die sich modernisieren, wie das Deutsche Reich es tat oder wie Japan es tat, und nun ein Einbruch, ein Ausradieren der Errungenschaften ab 1789, wie Goebbels es postuliert hat, durchzusetzen. Wie kann sich dagegen eine Fronde bilden in der Anti-Hitler-Koalition? Wie kann die hergestellt werden? Das waren Fragen, die tatsächlich von Benjamin, von den Surrealisten auf ihre Weise auch beantwortet wurden, nicht als Schwanz der bürgerlichen Regimes, wie in Frankreich der Volksfront und in dem stalinistischen Volksfront-Konzept, sondern gerade durch energisches Zusammenschließen derer, die bedroht waren durch den Faschismus. Das waren das war das Proletariat, das war die Landarmut und das waren auch große Teile der Bourgeoisie, die sich dann etwa in der Resistance und in anderen spontan, oder das waren die jüdischen bewaffneten Formationen. Das ist heute alles viel besser erforscht, was das für eine reale Allianz gegen den Faschismus war. Da war es sicherlich, stand sicherlich Lukács denen nicht im Wege, die, wie Walter Benjamin formuliert haben, da braucht es auch die Aufbietung aller kulturellen akkumulierten Werte und allen kulturellen Reichtums und künstlerischer Ermutigung. Deswegen möchte ich eigentlich an dem Punkt die sehr schöne Stelle aus den Geschichtsthesen, die ja genau in der Kulmination dieses Kampfes 1940 entstanden, hier vorlesen, wo ironisch in der vierten Geschichtsthese über den Begriff der Geschichte von Benjamin Hegel zitiert wird, der sagt 1807, trachtet am ersten nach Nahrung und Kleidung, so wird euch das Reich Gottes von selbst zufallen. Und Benjamin schreibt dazu, der Klassenkampf, der einem Historiker, der an Marx geschult ist, immer vor Augen steht, ist ein Kampf um die rohen und materiellen Dinge, ohne die es keine feinen und spirituellen gibt. Trotzdem sind diese letzteren im Klassenkampf anders zugegen, denn als die Vorstellung einer Beute, die an den Sieger fällt. Sie sind als Zuversicht, als Mut, als Humor, als List, als Unentwegtheit in diesem Kampf lebendig und sie wirken in die Ferne der Zeit zurück. Sie werden immer von Neuem jeden Sieg, der den Herrschenden jemals zugefallen ist, in Frage stellen. Und auch an anderer Stelle in den Geschichtsthesen schreibt Benjamin in der Geschichtsthese 12 von dem Hass, und das könnte man direkt als eine polemische Seitenwendung gegen Bloch vielleicht lesen. Jedenfalls später kann das so gelesen werden, wo er den Hass und den Opfermut der Geknechteten als ganz große Triebkraft und Inspiration für den Klassenkampf nimmt. Wir denken dabei, Und er schreibt eben, da würde man sagen, das ist gegen Blochs Beschwörung, die Enkel fechten es besser aus, dieser Losung aus dem Deutschen Bauernkrieg gerichtet, wenn er sagt, beide, nämlich die künftigen Generationen und die jetzt Kämpfenden, nähren sich an dem Bild der geknechteten Vorfahren, nicht am Ideal der befreiten Enkel. Da denken wir auch an Lukács Genreuntersuchung, etwa der Satire, wo er gerade in den 30er Jahren zeigt, die Satire, oder es war schon so um 1930 herum, die Satire, das ist der heilige Hass, da wo Satire greift, wo auch das Lachen eine evokative Kraft hat für Kampf und wo Satire lebendig, geschichtlich lebendig ist und zündet sozusagen, wo auch Lachen töten kann, den Feind, da ist der heilige Hass. Und diese Inspiration durch kumulierte Werte, die sich in der Literatur namentlich durch ihre Intensität gegenüber allen anderen Kunstgenres auszeichnet, das zu schärfen, das aufzubewahren, wenn auch bei Lukács eben sehr kumulativ und nicht, wie die Situationisten das sahen, aufzuheben und auch zu zersprengen und neu zu kollagieren und neu zusammensetzen, neu zu erfinden in einer ganz anderen Konstellation des Klassenkampfes, ist aber sicherlich der Bezug zu dem, was damals in den 30er Jahren anstand, nämlich wir denken zum Beispiel auch, wenn wir an die Hölle von der Shoah denken oder schon im Vorfeld, wie etwa das Ghetto von Wilna zugrunde gerichtet worden ist von den Nazis, da haben wir jetzt erst publiziert übersetzt die jiddische Lyrik von Abraham Sutzkever, Lyrik am Rande des Todes, heißt am Meer des Todes, am Rande des Meeres des Todes, so ungefähr der Titel für diese Lyrik. Das zeigt, dass durchaus, wie auch Celans Lyrik nach der Shoah, dass durchaus die Kunst und die überlieferten Formen von Literatur so transformiert werden können und müssen, dass sie dass sie einhergehen und unlösbar sind und auch hervorgehen immer wieder aus diesen unmittelbaren Klassenkämpfen, auch mit dem Gewehr in der Hand.